Abschnitt 6 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Teil 3. Nach dem, was Sie mir gesagt haben, bedarf ich keiner Bedenkzeit, erwiderte Midwinter mit Wärme, indem er sich zugleich der Zeit erinnerte, wo er Mr. Brock seine Geschichte erzählt und auf ein großherziges Wort der Erwiderung gewartet hatte, wie jetzt dieser Mann da vor ihm wartete. »Es ist heute Sonnabend«, fuhr er fort. »Können Sie mir künftigen Montag meine erste Lektion geben?« »Verzeihen Sie«, setzte er hinzu, über Mr. Bashwoods überströmende Dankbarkeit staunend und ihn auf seinem Wege zur Tür anhaltend, »es ist noch eins zwischen uns abzumachen, nicht wahr? Wir haben noch nichts von Ihrem Interesse in der Sache erwähnt. Ich meine von den Bedingungen.« Er deutete damit ein wenig verlegen auf das pekuniäre Moment der Angelegenheit hin. Mr. Bashwood, der sich eiligst der Tür näherte, antwortete noch verlegener, »Was Ihnen beliebt, Sir, was Ihnen recht dünkt. Ich will nicht länger stören, ich will es Ihnen und Mr. Armadale überlassen.« »Wenn Sie es wünschen, will ich Mr. Armadale rufen lassen«, sagte Midwinter ihm in den Hausflur folgend, »aber ich fürchte, dass er in derartigen Dingen ebenso wenig Erfahrung besitzt wie ich. Vielleicht dürften wir uns, wenn Sie nichts dawider hätten, durch Mr. Pedgift bestimmen lassen.« Mr. Bashwood ging eifrig auf diesen letzten Vorschlag ein und zog sich, während er sprach, bis an die Tür zurück. »Ja, Sir, oh ja, jawohl.« »Niemand besser als Mr. Pedgift. Stören Sie, bitte stören Sie Mr. Armadale nicht.« Seine wässerigen Augen sahen vor nervöser Angst förmlich wild aus, wie er sich im Lichte der Flurlampe auf einen Augenblick umwandte, um diese höfliche Bitte auszusprechen. Wäre nach Allen zu schicken gleichbedeutend gewesen mit dem Entfesseln eines wütenden Kettenhundes, Mr. Bashwood hätte solchem Beginnen kaum ängstlicher vorbeugen können. »Ich wünsche Ihnen beste gute Nacht, Sir«, fuhr er fort, indem er auf die Hallenstufen hinaustrat. »Ich bin Ihnen sehr verpflichtet. Ich werde mich am Montagmorgen pünktlichst einstellen. Ich hoffe, ich denke, ich bin überzeugt, dass Sie bald alles erlernen werden, was ich Sie zu lehren vermag. Es ist nicht schwer, oh mein Himmel, nein, durchaus nicht schwer. Ich wünsche Ihnen bestens gute Nacht, Sir, ein schöner Abend, ja, in der Tat ein sehr schöner Abend zu einem Heimwege.« Mit diesen Worten, die ihm gewissermaßen über Hals und Kopf von den Lippen stürzten, bemerkte er in einer wahren Todesangst von Verlegenheit, wie er seinen Abgang bewerkstelligen sollte, gar nicht mit Winters ausgestreckter Hand, sondern schritt geräuschlos die Stufen hinab und verlor sich in der Dunkelheit der Nacht. Wie Midwinter in das Haus eintrat, öffnete sich die Tür des Speisezimmers und sein Freund kam ihm im Flur entgegen. »Ist Mr. Bashwood fort?« fragte Allen. »Er ist fort«, erwiderte Midwinter. »Er hat mir eine sehr traurige Geschichte erzählt und mich ein wenig beschämt, dass ich ihm ohne gerechte Ursache misstraute. Ich bin mit ihm übereingekommen, dass er mir am Montagmorgen in der Verwalterstube meine erste Lektion geben soll.« »Sehr schön«, sagte Allen. »Du brauchst keine Sorge zu haben, alter Junge, dass ich euch in euren Studien stören werde. Ich habe wahrscheinlich Unrecht, aber...« »Mr. Bashwood gefällt mir nicht.« »Ich habe wahrscheinlich Unrecht«, entgegnete der andere ein wenig gereizt, »mir gefällt er.« Der Sonntagmorgen sah Midwinter im Park, wo er dem Briefboten auflauerte, für den Fall, dass dieser ihm fernere Nachrichten von Mr. Brock brächte. Zur gewohnten Stunde erschien der Mann und händigte Midwinter den erwarteten Brief ein. Dieser öffnete denselben und las diesmal, ohne Störung besorgen zu müssen, wie folgt. »Mein lieber Midwinter, ich schreibe mehr, um Sie zu beruhigen, als weil ich irgendetwas Bestimmtes zu sagen hätte. Ich hatte keine Zeit, Ihnen in meinem letzten eiligen Briefe mitzuteilen, dass die ältere der beiden Frauen, denen ich in den Gärten begegnete, mir gefolgt war und auf der Straße mit mir gesprochen hatte. Ohne ungerecht gegen Sie zu sein, glaube ich, was sie zu mir sagte, von Anfang bis zu Ende als ein Gewebe von Unwahrheiten bezeichnen zu dürfen. Jedenfalls bestätigte sie mich in dem Argwohne, dass eine Intrige im Werke ist, deren Opfer Ellen sein soll und dass die Hauptanstifterin des Komplottes jenes schändliche Weib ist, das bei der Heirat seiner Mutter behilflich war und später ihren Tod beschleunigte. In dieser Überzeugung habe ich kein Bedenken getragen, etwas für Ellen zu tun, was ich für sonst niemanden in der Welt zu tun imstande wäre. Ich habe mein Hotel verlassen und mich mit meinem alten Diener Robert in einem Hause etabliert, demjenigen gegenüber, nachdem ich jenen beiden Frauen folgte. Wir liegen nun Tag und Nacht abwechselnd auf der Lauer, von den Leuten uns gegenüber völlig unbemerkt, wie ich gewiss bin. Alle meine Gefühle als die eines Geistlichen und Gentlemans empören sich gegen eine solche Beschäftigung, aber es bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss entweder meiner Selbstachtung diese Gewalt antun oder Ellen selbst mit seinem sorglosen Wesen und in seiner angreifbaren Stellung sich gegen eine Elende verteidigen, die, wie ich fest überzeugt bin, gerüstet ist, in der gewissenlosesten Weise seine Schwachheit und seine Jugend zu benutzen. Die Bitte seiner sterbenden Mutter ist mir stets im Gedächtnis und, Gott helfe mir, infolge derselben erniedrige ich mich jetzt in meinen eigenen Augen. Das Opfer hat bereits einigen Lohn eingebracht. Ich habe heute, Sonnabend, einen ungeheuren Vorteil errungen. Ich habe das Gesicht der Person gesehen. Sie ging wie zuvor mit herabgelassenem Schleier aus und Robert, der meine Instruktionen erhalten, ihr, wenn sie nach Hause zurückkehrte, nicht zu folgen, behielt sie im Auge. Sie kam in der Tat nach Hause zurück und der Erfolg war, wie ich erwartet, dass sie auf ihrer Hut zu sein vergaß. Ich sah ihr Gesicht unverschleiert am Fenster und später nochmals auf dem Balkon. Sollte sich irgend Anlass bieten, dass Sie Ihr Signalement brauchen, so will ich es Ihnen geben. Gegenwärtig habe ich nur zu erwähnen, dass sie reichlich so alt aussieht, wie Sie die Person schätzten, 35 Jahre, und dass sie durchaus nicht so schön ist, wie ich sie mir, ich weiß kaum warum, gedacht hatte. Das ist alles, was ich Ihnen jetzt mitteilen kann. Wenn sich bis nächsten Montag oder Dienstag nichts weiter ereignet, so wird mir nichts anderes übrig bleiben, als die Mithilfe meiner Advokaten in Anspruch zu nehmen. Obgleich es mir in höchstem Grade widerstrebt, diese zarte und gefährliche Angelegenheit anderen Händen als den meinigen anzuvertrauen. Wenn ich indes meine eigenen Gefühle gänzlich beiseite setze, ist die Angelegenheit, welche meine Reise nach London veranlasst, doch eine zu wichtige, als dass ich sie noch länger so leicht behandeln dürfte, wie ich es jetzt tue. Auf jeden Fall verlassen Sie sich darauf, dass ich Sie über den ferneren Verlauf der Dinge ganz au fait erhalten werde. Immer aufrichtig der Ihre Decimus Brock. Midwinter hob diesen Brief am selben Orte auf, wo er schon den vorigen verwahrt hatte, in seinem Taschenbuche zusammen mit der Erzählung von Ellens Traume. »Wie viele Tage noch?« fragte er sich auf dem Rückwege nach dem Hause. »Wie viele Tage noch?« »Nicht viele.« Der erwartete Augenblick rückte heran. Der Montag kam und mit ihm Mr. Bashwood pünktlich zur bestimmten Stunde. Der Montag kam und fand Ellen ganz absorbiert von den Vorbereitungen zu dem Picknick. Den ganzen Tag lang zu Hause und außer dem Hause hielt er eine Reihe von Besprechungen. Er hatte Geschäfte mit Mrs. Gripper, mit dem Kellermeister und mit dem Kutscher in ihren drei verschiedenen Departements des Essens, Trinkens und Fahrens. Er ging in die Stadt, um seine Rechtsanwälte hinsichtlich der Breiten zu Rate zu ziehen und beide Advokaten, den Vater wie den Sohn, in Ermangelung irgendwelcher anderer Nachbarn, die er einladen konnte, aufzufordern, sich an dem Picknick zu beteiligen. Pedgift Senior erteilte in seinem Departement die allgemeine Auskunft, bat aber, dass Ellen ihn von dem Picknick dispensiere, da er durch Geschäfte davon abgehalten werde. Pedgift Junior lieferte in seinem Departement die nötigen Details und nahm die Geschäfte preisgebend mit dem größten Vergnügen die Einladung an. Von der Expedition der Advokaten zurück begab Ellen sich zunächst nach dem Häuschen des Majors, um sich der Zustimmung der jungen Dame für den Ort zu versichern, welchen er zur Vergnügungspartie in Aussicht genommen hatte. Nachdem dies besorgt war, kehrte er nach Hause zurück, um hier der letzten Schwierigkeit zu begegnen. der Schwierigkeit, Midwinter zur Teilnahme an der Expedition nach den Breiten zu überreden. Bei der ersten Erwähnung der Sache fand Allen seinen Freund fest entschlossen, zu Hause zu bleiben. Midwinters Widerstreben nach dem, was sich im Parkhäuschen zugetragen, mit dem Major und dessen Tochter zusammenzukommen, wäre vielleicht zu überwinden gewesen. Allein sein Entschluss, den Unterrichtskursus Bashwoods nicht unterbrechen zu lassen, war unerschütterlich. Nachdem er die äußersten Anstrengungen gemacht, seinen Einfluss zur Geltung zu bringen, musste sich Allen mit einem Vergleiche begnügen. Midwinter versprach, freilich nicht sehr bereitwillig, gegen Abend da zur Gesellschaft zu stoßen, wo ein Zigeunertee stattfinden, mit dem die Festlichkeit des Tages geschlossen werden sollte. Soweit war er bereit, die Gelegenheit zu benutzen, um sich mit den Milroys wieder auf freundschaftlichen Fuß zu stellen. Mehr könne er selbst auf Allens dringende Bitten nicht zugeben und mehr zu fordern sei völlig nutzlos. Der Tag des Picknicks kam. Der schöne Morgen sowie die fröhliche Geschäftigkeit bei den Vorbereitungen zu der Partie vermochten Midwinter nicht zu einer Änderung seines Entschlusses zu verlocken. Zur gewohnten Stunde zog er sich vom Frühstückstisch zurück, um sich zu Mr. Bashwood in die Verwalterstube zu verfügen. Die beiden saßen auf der Hinterseite des Hauses ruhig über ihren Büchern, während vorn das Packen der Proviantkörbe für das Picknick vor sich ging. Der junge Pedgift, klein von Gestalt, aufgeputzt und zuversichtlichen Wesens, kam etwas vor der Abfahrtsstunde, um die Anordnungen zu überwachen und die letzten Maßregeln zu treffen, zu denen seine Ortskenntnis ihn berechtigte. Allen und er waren noch in eifriger Beratung miteinander begriffen, als sich das erste Hindernis einstellte. Das Hausmädchen vom Parkhäuschen brachte Allen ein Billet von Miss Milroy und wartete unten auf Antwort. Offenbar hatte bei diesem Anlass Miss Milroys Gemütsbewegung ihr Schicklichkeitsgefühl in den Hintergrund gedrängt. Der Ton des Briefes war ein fieberhaft aufgeregter und die Schrift wanderte in beklagenswerter Nichtachtung alles schicklichen Zwanges schief auf und ab. »Oh, Mr. Armadale«, schrieb die Tochter des Majors, »was für ein Unglück, was sollen wir anfangen? Der Papa hat heute Morgen einen Brief von der Großmama wegen der neuen Gouvernante erhalten. Ihre Empfehlungen haben sich als völlig befriedigend herausgestellt und sie ist bereit, unverweilt zu kommen. Großmama meint, je eher, je lieber, wie ärgerlich, und sie sagt, wir dürfen sie, die Gouvernante meine ich, schon heute oder morgen erwarten. Papa sagt, er ist stets so lächerlich rücksichtsvoll gegen alle Leute, wir dürfen Miss Gwilt für den Fall, dass sie heute anlangen sollte, nicht eintreffen lassen, ohne dass jemand im Hause bleibt, um sie zu empfangen. Was sollen wir anfangen? Ich könnte weinen vor Verdruss. Miss Gwilt macht mir schon den unvorteilhaftesten Eindruck von der Welt, obgleich Großmama sagt, sie sei charmant. Wissen Sie irgendeinen Rat, lieber Mr. Armadale? Wenn Sie ihn haben, so wird Papa sich sicherlich fügen. Halten Sie sich nicht mit Schreiben auf, sondern senden Sie mir eine mündliche Antwort. Ich habe einen neuen Hut zu dem Picknick bekommen und, oh, die Qual, nicht zu wissen, ob ich ihn aufbehalten oder wieder abnehmen muss. Aufrichtig die Ihre L.M. »Der Teufel hole Miss Gwilt«, sagte Allen in hilfloser Bestürzung seinen Rechtsanwalt anstierend. »Von ganzem Herzen, Sir. Ich möchte durchaus nicht verhindern«, bemerkte Pedgift Junior. »Darf ich fragen, was es gibt?« Allen erzählte es ihm. Mr. Pedgift Junior mochte seine Fehler haben, aber Verlegenheit um Auskunftsmittel gehörte nicht dazu. »Es gibt einen Ausweg aus dieser Schwierigkeit, Mr. Armadale«, sagte er. »Wenn sie heute anlangt, so lassen Sie die Gouvernante mit zum Picknick kommen.« Allen machte vor Erstaunen große Augen. »Alle Pferde und Fuhrwerke in den Ställen und Remisen von Thorpe Ambrose brauchen wir für unsere kleine Partie nicht«, fuhr der junge Pedgift fort. »Das versteht sich sehr gut also. Wenn Miss Gwilt heute kommt, kann sie unmöglich vor 5 Uhr anlangen.« »Wieder gut. Sie lassen um diese Zeit einen offenen Wagen vor dem Hause des Majors halten. Mr. Armadale und ich will dem Kutscher seine Anweisungen geben, wohin er fahren soll. Wenn die Erzieherin im Parkhäuschen eintrifft, mag sie ein hübsches kleines Billet mit einer Entschuldigung vorfinden, in Begleitung kalten Geflügels oder was man ihr sonst nach ihrer Reise vorsetzen mag, worin sie ersucht wird, sich des Wagens zu bedienen, um sich dem Picknick anzuschließen. »Beim Zeus, Sir«, sagte der junge Petke fröhlich, »sie muss in der Tat von empfindlicher Natur sein, wenn sie sich danach noch vernachlässigt fühlt.« »Vortrefflich«, rief Allen, »es soll ihr jede Aufmerksamkeit erwiesen werden. Ich will ihr den Ponywagen mit dem weißen Geschirr geben und sie soll sich selber fahren, wenn sie Lust hat.« Er kritzelte eine Zeile, um Miss Milroys Angst zu beschwichtigen, und gab die nötigen Befehle hinsichtlich der Ponykutsche. 10 Minuten später hielten die für die Vergnügungspartie bestimmten Wagen vor der Tür. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 19. Oktober 2023.